Musik machen ist nicht schwer, Texte schreiben umso mehr. Denn für richtig gute Zeilen müssen sich die Enden reimen. Doch wenn Hirnbindungen lähmen, woher dann die Reime nehmen? Nicht so schwierig, wie man glaubt, die meisten sind eh abgeschaut. Will man selber was ausdenken, kann man sich Qualität schenken. Sind die Reime noch so platt, der Zuhörer kann's sicher ab. Also her mit Billigreim, und doch fängt der willig ein. Und will jetzt bitte nicht gleich lachen, ein Lied über Reime machen. Billige Reime, die am schnell einkommen, werden nicht selten sehr gerne genommen. Schnell reimt man sich so sehr fix, den Text zusammen, das sind die Tricks, die man so braucht, um Song zu schreiben. Aber das sollte unter uns bleiben. Mit dem Reim von Herz auf Schmerz. Und wenn es nicht dabei bliebe, reimt man Liebe auf Triebe. Den Geist kann man sehr gut schonen mit Personalpronomen. Mir und dir und wir und ihr, alle Reime passen hier. Will man strenger weiter reimen, kann der Satzbau drunter leiden. Hat man Wörter wie Mut und Gut, schau her, wie man da reimen tut. Anrede im Text direkt, was da so an Reimen steckt. Denn auf das beliebte Du passt Ruschu, Kuh und Kazoo. Nur nicht weigern, nur wer tief liegt, kann sich steigern.